ich dir in den Himmel. Liebe Oma, ich hoffe, es kommt auch an. Meine Tränen, die kannst du nicht sehen. Ich bin traurig, dass ich dich nicht streicheln kann. Tag, liebe Oma, kann dir nicht vergessen. So schön waren die Zeiten, so schön war's mit dir. Tag, liebe Oma, ich schau zu den Sternen, wie schön. Gern geschrieben. Doch ein Lied, das trägt der Wind so leicht und frei. Du hast das Lied so oft und gerne mit mir gesungen. So viel Glück in deinen Augen sah ich dabei. Tag, liebe Oma, kann dir nicht vergessen. So schön waren die Zeiten, so schön war's mit dir. Tag, liebe Oma, ich schau zu den Sternen, wie schön. Just move.